Die Feen von Merlins Moor. Vor 3,5 Jahrhunderten lebte ein Mann, der auf einer schottischen Farm arbeitete. Der Mann wurde als Orramann bezeichnet, was bedeutete, dass er alle möglichen Gelegenheitsarbeiten für seinen Meister verrichtete. Eines Abends schickte er seinen Meister, den Orramann, an das Ende eines Moores, um alle Torfmoore auszusuchen, die dort gewachsen waren. Der Orramann, der darauf aus war, die Befehle seines Meisters auszuführen, tat, was ihm gesagt wurde, und er pfiff, während er arbeitete. Am Ende der Stunde hatte er eine beträchtliche Menge Torf gestochen, als plötzlich die kleinste Frau, die er je gesehen hatte, vor ihm stand. Wie würde es dir gefallen, wenn wir das Dach deines Hauses zerstören würden? Was? Wer bist du denn? Egal wer ich bin. Leg sofort den ganzen Torf genau dorthin zurück, wo du ihn her hast. Jetzt! Und belästige uns nicht noch einmal. Nein, nein, nein. Ja, Ma'am, sofort. Der verängstigte Orramann tat genau das, was ihm gesagt wurde und brachte jedes Torfstück wieder dorthin zurück, wo er es ausgegraben hatte. Dann eilte er zu seinem Herrn zurück auf die Farm. Sir, wir dürfen nie wieder in diesen Teil des Moores gehen. Was meinst du? Es gibt dort Feen. Und heute haben wir eine Warnung von ihnen erhalten. Wir werden diese Torfmoore nicht mehr anfassen. Hahaha, geht es dir gut? Sag, welcher rechtschaffende Mann glaubt an Feen? Wage es nicht, so schreckliche Ausreden für deine Faulheit zu erfinden. Glaub mir, Meister, ich habe eine von ihnen getroffen, als ich dort war. Sie war eine kleine... Genug! Sieht so aus, als wärst du eingeschlafen und hättest geträumt. Jetzt geh und beende den Job, den ich dir gegeben habe. Oder ich werde keine andere Wahl haben, als dich zu feuern. Verstanden? So hatte der Orramann keine andere Wahl, als zurück ins Moor zu gehen und die Torfstücke wieder herauszuziehen. Er zitterte, als er das tat, aus Angst, dass die kleine Fee auftauchte und ihn bestrafte. Aber nichts dergleichen passierte. Wochen, Monate und ein ganzes Jahr vergingen. Der Orramann begegnete nichts Ungewöhnlichem und nichts Unbequemen. Vielleicht hatte der Meister recht. Es muss alles nur ein Traum gewesen sein. Wie albern muss ich ausgesehen haben, dass ich in solcher Panik zu ihm ging. Schließlich war es der erste Tag im Herbst. Der genaue Tag, an dem der Orramann die Fee vor einem Jahr traf. Er hatte gerade seine Arbeit für heute beendet. Darf ich für heute gehen, Meister? Ah, ja. Ich muss sagen, dass ich mit deiner Arbeit sehr zufrieden bin, guter Mann. Also, hier ist eine kleine Belohnung für dich. Nimm diese Kanne Milch. Vielleicht kann deine Frau dir heute einen Pudding kochen. Oh, danke, Meister. Ich danke dir vielmals. Und so ging der Orramann nach Hause. Wie erfreut seine Frau und sein Sohn darüber sein würden, die zusätzliche Milch zu bekommen, er pfiff auf seinem Weg. Aber schon bald fühlte er sich müde. So müde, wie er sich noch nie zuvor gefühlt hatte. Es war ein Wunder, dass er sein Zuhause noch nicht erreicht hatte. Der Orramann fühlte sich so schläfrig, er konnte keinen Schritt mehr machen. Er legte sich ins Gras und schlief fest ein. Er wurde von der süßesten Musik geweckt, die er je gehört hatte. Hä? Wo bin ich? Hallo, du bist endlich wach. Steh auf, komm und tanz mit uns. Der Orramann sah eine ganze Reihe winziger kleiner Leute tanzen. Oh, komm, tanz mit uns. Ich kann nicht tanzen. Die Musik wird dich begeistern. Und tatsächlich war die Musik so schön, dass der Orramann Freude im Innersten seines Seins empfand. Und er nicht wusste, wie lange und wie viel er tanzte. Es war, als würde die Musik direkt in ihm spielen und durch ihn hindurch tanzen. Dann plötzlich. Der Tag bricht an. Kommt, beeilt euch alle. Alle Feenvölker verschwanden in der Erde und schleppten den Orramenschen mit. Unten saß er einfach da und sah die kleinen Leute, die ihre Geschäfte machten, Dinge taten, die ihm seltsam erschienen. Es war seltsam, aber nicht ein einziges Mal kam ihm der Gedanke, nach Hause zurückzukehren. Dann kam die Fee, die er zum ersten Mal getroffen hatte, auf ihn zu. Du bist schon lange genug hier. und die Torfmoore sind wieder gewachsen. Du kannst jetzt gehen. Ja, ich danke dir. Aber wenn du jemandem erzählst, was du hier gesehen hast, wirst du eine Strafe erhalten, die du dir nie vorgestellt hättest. Ich verspreche, niemand erfährt, was ich hier gesehen habe. Und plötzlich befand sich der Orramann genau an der Stelle, an der er eingeschlafen war. Die Milchkanne war noch da. Er hob sie auf und sprang nach Hause. Aber was war das? Seine Hütte hatte sich verändert. Ein seltsamer kleiner Junge spielte dort. Er ging zu seiner Frau. Frau? Wer ist das denn? Du? Wo warst du? Das kann ich nicht sagen, aber... Wo warst du all die Jahre? Jahre? Der Meister gab mir gestern eine Dose Milch. Gestern? Wir suchen sich seit 7 langen Jahren. Wie konntest du einfach gehen? Lässt mich und unseren Sohn allein. Unser Sohn? Er ist unser Sohn? Aber ich war nur für 7 Jahre weg. Also war das ihre Strafe. Eine Nacht in ihrem Land sind 7 Jahre her. Der Orramann hatte seine Strafe erhalten. So oft nehmen wir die Kräfte der Natur als selbstverständlich hin. Wir wissen nicht, ob Bäume oder Blumen und Gräser Feenvölker enthalten. Aber wenn wir grausam zur Natur sind, werden wir bestraft. Eine Strafe, die wir uns selbst eingebrockt haben.